Anlässlich des bedeutsamen Tages der Sonne suchten die Angehörigen der Volksarmee Werktätigen aller Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler, die Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihre Sonnenporträts in allen Landesteilen auf und erwiesen ihre Hochachtung vor ihnen. Vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmansude lag ein Blumenkorb im Namen des obersten Führers der Partei des Staates und der Armee Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshabers der koreanischen Volksarmee. An ihren Bronzestatuen wurden im Namen der Partei Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen, Abteilungen der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, der Organe, Werke, Betriebe und Schulen aller Ebenen in der Stadt Pyongyang sowie im Namen der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas Blumenkörbe, Sträuße und Blumen niedergelegt. Die Massen verbeugten sich vor den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch an ihren Bronzestatuen und Sonnenporträts in verschiedenen Orten der Stadt Pyongyang wurden Blumenkörbe im Namen der Truppen der Volksarmee, Organe, Werke und weiteren niedergelegt. Die Angehörigen der Volksarmee, werktätigen Jugendlichen, Studenten und Schüler in allen Gebieten des Landes erwiesen ihre Hochachtung vor den Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il in ihren Wohnorten.